Und drittens sind da die dunklen Accounts, die zwar meist im offiziellen Account angezeigt werden, deren Existenz also nicht geheim ist, zu denen jedoch nur handverlesene Personen Zugang haben. Damit erlauben sie eine Privatheit und damit alternative Erzählung, die meist viel näher an der als authentisch im Real Life verorteten Identität entworfen wird. Das Narrative selbst verwirklicht sich im Digitalen und sucht sich zugleich einen Schlupfwinkel, wo es seine Ruhe hat. Es ist wie Mode, sagt Mark Zuckerberg im Film über Facebook. Es hört nie auf. Und er hatte recht. Die Plattformen vermitteln eine beständige Gegenwart, in der das Selbst immer aktuell, gegenwärtig und up-to-date sein muss und auch so wahrgenommen wird. Soziale Netzwerke sind in ihrer Dauerpräsenz und ruhelosen Gegenwärtigkeit jedoch nicht auf eine anlasslose Veränderung ausgelegt, die nicht in irgendeiner Form erzählt und erklärt wird. Die Überwindung des alten Ichs und eine Wiederauferstehung können in dieser Architektur nur schwer ohne narrativen Überbau abgebildet oder gar abgeschlossen werden. Wer in all den Bildern, die jetzt schreien, eine Verwandlung zeigen möchte, muss zu bestimmten Inszenierungsgenres greifen, in die eine erzählte Chronologie eingebettet ist. Etwa Vorher-Nachher-Montagen, Transformationsvideos, Throwback-Hashtags, 10-Year-Challenges. Die sozialen Medien erlauben einerseits keine Stagnation und animieren ihren Nutzer dazu, sich immer neu zu erfinden. Andererseits wird in den flüchtigen Momentaufnahmen vor allem der Ist- oder Soll-Zustand betont, eine Person eher weniger als ein Wesen mit einer abgeschlossenen Geschichte wahrgenommen. Deshalb ist auch das Altern in den sozialen Netzwerken schwer. Man kann es im Grunde nur als Rebellion gegen konventionelle Schönheitsstandards präsentieren, als inspirierende Body Positivity. Fußnote: Wie jedes ästhetische Regime erzeugt auch dieses Marktpotenziale für seine Abweichlerinnen. Sophie Fontanelle, ehemalige Modechefin der französischen Elle, beschloss von einem Tag auf den anderen, ihre Haare nicht mehr zu färben und ihren weißen Ansatz herauswachsen zu lassen. Ihre Dokumentation auf Instagram bekam erst Kritik, dann Lob. Darüber schrieb sie ein Buch, das zum Bestseller wurde und in Frankreich das Haarfärbedogma aufbrach. Ende der Fußnote.